Das Phantom des Alexander Wolf von Gajtor Gasdanov. Ich ritt den verlassenen, sich schlängelnden Weg entlang. Die Sonne stand hoch. Die Luft dröhnte, beinahe vor Hitze. Geschossen wurde nicht mehr. Es war still. Ich sah keinen Menschen. Doch an einer Biegung des Weges stürzte aus vollem Lauf mein Pferd, schwer und schlagartig. Mit ihm zusammen stürzte ich in ein weiches und dunkles Nichts, konnte aber noch den Fuß aus dem Steigbügel ziehen und kam kaum zu Schaden. Eine Kugel war dem Pferd ins rechte Ohr gedrungen und hatte den Kopf durchschlagen. Wieder auf den Beinen drehte ich mich um und sah, dass nicht weit hinter mir in, wie mir schien, langsamem Galopp ein Reiter auf einem gewaltigen weißen Pferd geritten kam. Ich stand ein paar Sekunden, die Pistole in der Hand. Es war so still, dass ich das trockene Aufschluchzen der Hufe auf der hitzerissigen Erde hörte. Dann sah ich, wie der Reiter die Zügel fahren ließ und das Gewehr zur Schulter hochwarf. In diesem Augenblick schoss ich. Er bäumte sich im Sattel, glitt herab und fiel langsam zu Boden. In mir war der nicht zu unterdrückende Wunsch zu sehen, wen ich getötet hatte. Niemals und nirgends habe ich eine Wegstrecke so mühsam zurückgelegt, wie diese 50 oder 60 Meter, die mich von dem herabgefallenen Reiter trennten. Es war ein Mann von vielleicht 22 Jahren, ein recht gut aussehender Mann. Sein blonder Kopf lag zur Seite geneigt auf dem staubigen Weg. Zwischen seinen Lippen sprudelten rosa Schaumblasen. Er öffnete seine trüben Augen, sagte nichts und schloss sie wieder. Plötzlich trug mir ein leichter Windstoß aus der Ferne das kaum hörbare Getrappel mehrerer Pferde zu. Da fiel mir die Gefahr ein, die mir womöglich noch drohte. Das weiße Pferd des Sterbenden stand ein paar Schritte entfernt. Es war ein gewaltiger Hengst, sehr gepflegt und reinrassig. Er war von außergewöhnlicher Feurigkeit und Ausdauer. Einige Tage bevor ich Russland verließ, sollte ich ihn einem deutschen Kolonisten verkaufen. Die Pistole, mit der ich geschossen hatte, warf ich ins Meer. Und von all dem blieb mir nichts außer der bedrückenden Erinnerung, die mir langsam überall hin folgte. Viele Male schloss ich, ohne an etwas zu denken, die Augen, und plötzlich tauchte aus der Tiefe meines Gedächtnisses erneut der glutheiße Tag im Süden Russlands auf. Entschuldigen Sie, ist dieser Platz noch frei? Nehmen Sie Platz, mein Herr. Am Weihnachtsabend sollte man reservieren. Wosnesensky ist mein Name. Wodka? Er war ein älterer Herr, festlich gekleidet, ein Stammgast. Ich kannte ihn schon lange vom Sehen. Immer saß er an diesem Tisch in der hintersten Ecke und trank Wodka. Heute wirkte er ein wenig finster. Seine Augen begannen sich zu trüben. Er trank fast ohne Unterbrechung drei Gläser Wodka. Jetzt traten ihm sogar Tränen in die Augen. Er war ziemlich betrunken. Diese Romanze weckt in mir so manche Erinnerungen. Ich glaube, Sie haben ohnehin ziemlich viele Erinnerungen. Wie kommen Sie darauf? Sie sehen so aus, meine ich. Ja, in der Tat ziemlich viele. Er befand sich in einem Anfall von Offenherzigkeit und Redseligkeit, wie das für angetrunkene Lebemänner seines Schlages besonders typisch ist. Nun begann er, mir seine Liebesabenteuer zu erzählen. Mich überraschte dabei angenehm, dass er über kein einziges seiner zahlreichen Opfer schlecht sprach. In all seinen Erinnerungen steckte ein Gemisch von Ausschweifung und Zärtlichkeit. Aber in meinem ganzen Leben gab es nichts Besseres als mein Zigeunerliebchen Marina. Lange beschrieb er mir Marina, die seinen Worten nach über sämtliche denkbaren Vorzüge verfügte. Sie ritt besser als jeder Jockey und ihre Gewehrschüsse verfehlten nie das Ziel. Wieso haben Sie sich dann von ihr getrennt? Das habe ich gar nicht, lieber Freund. Fortgegangen ist mein braunes Liebchen und nicht weit von mir fort, zu meinem Nachbarn. Da, zu ihm ist sie gegangen. Er legte ein Buch, das neben ihm auf der Bank gelegen hatte, auf den Tisch. Darf ich mal sehen? Bitte. Ich löste das Papier ab, mit dem er es sorgfältig eingeschlagen hatte, und sogleich sprangen mir die Buchstaben in die Augen, die ich nur allzu gut kannte. I'll Come Tomorrow bei Alexander Wolff. Von all den Büchern, die es gab, ausgerechnet dieses? Sofort fiel mir das Motto von Edgar Allan Poe ein, das über der dritten Erzählung gestanden hatte. Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple. Unter mir lag mein Leichnam, den Pfeil in der Schläfe. Diese dritte Geschichte mit dem Titel Abenteuer in der Steppe hatte mich erschüttert. Ich kann nicht wiedergeben, was für ein Gefühl mich ergriffen hatte, je weiter ich las. Es war die Erzählung einer Kriegsepisode aus dem Russischen Bürgerkrieg. Was ist mit Ihnen? Sie sind so starr. Was lesen Sie denn da? Den Anfang dieser einen Erzählung. Ich kenne dieses Buch. Ausgezeichnet. Dann werden Sie es mir übersetzen. Ich kann nämlich kein Englisch. Gut. Abenteuer in der Steppe. Das beste Pferd, das mir jemals gehört hat, war ein weißer Hengst. A half-breed, also ein Halbblut von gewaltiger Statur und besonders ausgreifenden und sweeping, schwungvollem Trab. Er war so großartig, dass ich ihn am liebsten verglichen hätte mit einem dieser Pferde, von denen in the Book of Revelation die Rede ist, also in der Apokalypse. Diese Ähnlichkeit trat noch dadurch zutage, für mich persönlich, dadurch zutage, dass ich auf eben diesem Pferd meinem eigenen Tod entgegengaloppiert bin. Across the scorching earth, über glühende Erde. Und an einem der heißesten Tage I have ever known in my life. Ja, meines ganzen Lebens. Das ist sein Pferd, ja. Das erkenne ich. Ich hatte mich zurückversetzt gefühlt an jenen unerträglich heißen Tag des Bürgerkrieges im fernen Russland, als die langwierigsten und heftigsten Gefechte stattgefunden hatten. Denn es war präzise die Rekonstruktion meiner eigenen Geschichte. Ich erkannte meine schwarze Stute wieder und jene Wegbiegung, an der sie getötet worden war. Der Erzähler hatte sich zunächst überzeugt, dass der Reiter, als der mit seinem Pferd stürzte, zumindest schwer verwundet war. Denn er hatte zweimal geschossen und meinte, er hätte beide Male getroffen. Und dann? Wie geht es weiter? Aber er war nicht tot, offenbar nicht einmal verwundet. Denn ich sah, wie er auf die Beine kam. Im grellen Sonnenlicht bemerkte ich the dark gleam of a revolver, den dunklen Glanz einer Pistole in seiner Hand. Ein Gewehr hatte er nicht, das weiß ich mit Bestimmtheit. Der weiße Hengst setzte seinen schweren Galopp fort und näherte sich der Stelle, wo mit incomprehensible immobility, mit einer unbegreiflichen Unbeweglichkeit, vielleicht vor Furcht gelähmt, der Mann stand, in der Hand die Pistole. Ich verhielt mein dahin sprengendes Pferd und nahm das Gewehr an die Schulter. Doch plötzlich, ohne einen Schuss zu hören, empfand ich einen tödlichen Schmerz. Unklar wo. And a burning mist in my eyes. Ja, und in den Augen ein glühend heißer Nebel. Ist das das Ende der Geschichte? Nein. Das Ende geht so. Ich unternahm eine übermenschliche Anstrengung, um die Augen zu öffnen und endlich meinen Tod zu sehen. So oft hatte ich sein schreckliches Eisengesicht im Traum erblickt, dass ich mich nicht geirrt hätte. Ich hätte diese Gesichtszüge known me down to the smallest features, die mir bis in die kleinsten Einzelheiten vertraut waren, immer erkannt. Jetzt aber sah ich verwundert ein jünglinghaftes und bleiches, mir völlig unbekanntes Gesicht mit fernen und wie mir schien schläfrigen Augen. Es war ein Junge von vielleicht 14 oder 15 Jahren mit gewöhnlichen und hässlichen Gesichtszügen, die nichts als Müdigkeit, offenkundige Müdigkeit ausdrückten. Als ich wieder die Augen öffnete und in der letzten Anstrengung den Kopf drehte, sah ich ihn auf meinem Hengst sitzen. Dann verlor ich erneut das Bewusstsein und kam erst viele Tage später wieder zu mir in einem Lazarett. Sascha, Sascha, jetzt verstehe ich, was du durchgemacht hast. Das klingt, als würden Sie ihn kennen, Alexander Wolf. Ich kenne Sascha Wolf, oh ja. Sie sagen Sascha Wolf? Ja, Sascha. Oder wenn Sie mögen, Alexander Andrejewitsch Wolf. Kürzlich sagte man mir, der Verfasser des Buches sei Engländer. Sascha ist so ein Engländer wie wir beide. Kennen Sie ihn gut? Und ob ich ihn kenne? Mir waren fast keine Zweifel geblieben, dass der Verfasser der Erzählung jener bleiche Unbekannte war, auf den ich damals geschossen hatte. Die völlige Übereinstimmung der Tatsachen samt allen charakteristischen Einzelheiten bis hin zur Farbe und Beschreibung des Pferdes lediglich mit einer Reihe von Zufällen zu erklären, war mir unmöglich erschienen. Ist es lange her, dass Sie ihn zuletzt gesehen haben? Voriges Jahr. Auf Ihr Wohl. Voriges Jahr, ungefähr zu dieser Zeit. Wie wir da zum Montmartre zogen, sind wir 2 Tage und 2 Nächte dort geblieben. So ist es jedes Mal, wenn er nach Paris kommt. Wissen Sie, ich habe ja selbst nichts dagegen, mal zu trinken und, wie sage ich das jetzt, ein wenig über die Stränge zu schlagen. Aber er treibt es zu weit. Demnach lebt er nicht in Paris? Nein, meist ist er in England. Obwohl er sich überall herumtreibt. Ich sage zu ihm, wieso schreibst du nicht auf Russisch, hm? Wir könnten es lesen. Sinnlos, sagt er. Auf Englisch bringt es mehr ein. Die Zahlen besser. Natürlich. Das war es. Das war die Erklärung für die Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt hatte. Alexander Wolf hatte natürlich ein Pseudonym sein können. Oder er war ein Landsmann von mir, der das Englische gut genug beherrschte, um ohne die Hilfe eines Übersetzers auszukommen. Das war noch die wahrscheinlichste Erklärung. Auf jeden Fall hatte ich das aufklären wollen, koste es, was es wolle. Schließlich war ich diesem Mann, ohne ihn überhaupt zu kennen, viel zu lange und viel zu fest verbunden. Die Erinnerung an ihn zog sich durch mein ganzes Leben. Ich hatte ihm sogar einen Brief an seinen Londoner Verlag geschrieben. Und was war nun mit Marina? Haben Sie Zeit? Wladimir Petrovich Vosnesensky, so hieß dieser Herr, stammte aus einer Priesterfamilie. Alexander Wolf kam aus Moskau, vielleicht auch woanders her, jedenfalls aus Nordrussland. Wir haben uns in der Reiterschwadron des Genossen Offizierow kennengelernt. Ein linker Revolutionär mit anarchistischen Neigungen. Diese Schwadron führte in Südrussland einen Partisanenkrieg. Gegen wen? Generell gegen sämtliche Streitkräfte, die unrechtmäßig die Macht an sich zu reißen suchten. Ein verwegener Kämpfer. Ein Abenteurer. Reinsten Wassers. Wie die Geschichte jeder Revolution und jedes Bürgerkrieges sie kennt. Die Stärke seiner Schwadron war bald größer, bald geringer. Je nach den Umständen, den größeren oder geringeren Schwierigkeiten, der Jahreszeit oder einer Vielzahl anderer, oft zufälliger Gründe. Und welchen Rang hatte Wolf? Sascha Wolf war Offizier Ross engster Gehilfe. Seine unwandelbare Tapferkeit und Unermüdlichkeit zeichneten ihn aus. Große Trinkfestigkeit, ein guter Kamerad. Ein Jahr lang waren sie zusammen, in Bauernhütten und Gutshäusern, im Feld und im Wald. Sie litten im Winter unter der Kälte und im Sommer unter der Hitze. Ein Leben halt, wie es fast jeder, der an einem längeren Krieg teilgenommen hat, aus eigener Erfahrung kennt. Wolf war sehr auf sich bedacht. Bis heute verstehe ich nicht, wie er es schaffte, sich jeden Tag zu rasieren. Er konnte Klavier spielen, konnte reinen Sprit trinken. Er liebte die Frauen und spielte niemals Karten. Er hatte immer sehr viel Glück gehabt. Es gelang ihm, aus den gefährlichsten Situationen vollkommen unversehrt hervorzugehen. Er war kein einziges Mal verwundet? Bloß einmal. Aber dann derart, dass ich ihm die Totenmesse lesen wollte. Was keine façon de parler ist, wie die Franzosen sagen. Der Doktor hatte verkündet, Sascha habe nur noch ein paar Stunden zu leben. Aber er hat sich getäuscht. Wir alle haben seine Widerstandskraft unterschätzt. Wolf ist unter rätselhaften Umständen verwundet worden, über die er sich nicht äußern wollte. Nie. Er behauptete, er könne sich nicht erinnern. Und wann ist das gewesen? Damals fanden zwischen Truppen der Roten Armee und den zurückweichenden Weißen heftige Gefechte statt. Offizierows Schwadron hielt sich in den Wäldern verborgen und beteiligte sich nicht daran. Ungefähr eine Stunde, nachdem die letzten Schüsse verstummt waren, hatte Wolf angekündigt, er begebe sich auf Kundschaft und war allein davongeritten. Es vergingen gewiss anderthalb Stunden. Er kehrte nicht zurück. Ich machte mich mit zwei Kameraden auf die Suche nach ihm. Kurz zuvor hatten wir zwei Schüsse gehört und danach noch einen. Wir ritten zwei oder drei Werst an einem verlassenen Weg entlang. Alles war still, nirgends jemand zu sehen. Es war sehr heiß. Ich sah ihn als Erster. Er lag unbeweglich quer über dem Weg und röchelte Blut und Schaum. Sein Pferd war verschwunden. Auch das gab es sonst nie. Gewöhnlich folgte es ihm wie ein Hund. Aus freien Stücken wäre es niemals davongelaufen. Erinnern Sie sich, was für ein Pferd es war? Welche Farbe? Nein, das fällt mir nicht mehr ein. Es ist lange her, weiß der Teufel. Und er wechselte die Pferde oft. Wie das? Sie sagten doch, es sei ihm gefolgt wie ein Hund. Ach, er hatte diese Begabung. So war es bei allen seinen Pferden. Wissen Sie, es gibt Menschen, denen Hunde niemals etwas tun, auch die bösartigsten nicht. Und er hatte diese Gabe in Bezug auf Pferde. Ist er angeschossen worden? Äußerst merkwürdige Umstände. Er ist von einer Pistolenkugel getroffen worden, aus geringer Entfernung. Vor allem hatte es keinen Kampf gegeben. Ringsum war niemand. Nur der Kadaver einer noch gesattelten schwarzen Stute, nicht weit entfernt von ihm. Vielleicht ist der Mann mit Wolfs Pferd davongeritten. Ja. Wären wir nicht zu spät gekommen, hätten wir nicht mit Kugeln gespart, um unseren Kameraden zu rächen. Dieser glutheiße Wind, das Pferdegetrappel, alles war wieder da, alles. Aber schließlich und endlich, vielleicht hat dieser Mann einfach sein Leben verteidigt. Dann wäre er nicht zu beschuldigen. Ich schlage Ihnen vor, aus diesem Anlass auf Wolfs Gesundheit anzustoßen. Na, Sie müssen trinken. Irgendwie sehen Sie sehr grüblerisch aus. Ja. Ja, trinken wir. Ja. Wir tranken Wodka. Na zdorovje. Na zdorovje. Tief in der Nacht trennten wir uns. Doch die Erinnerung an den Besuch, den ich vor Monaten bei Wolfs Verleger gemacht hatte, als ich anlässlich einer Recherchereise für meine Zeitung in London war, ließ mich nicht aus ihren Fängen. Der beleibte Mann um die 50, dem Typ nach ein Mittelding zwischen Bankier und Professor, empfing mich eher abweisend. Ich fragte ihn, ob Alexander Wolf meinen Brief erhalten habe, den ich an den Verlag geschickt hatte. Mr. Wolf ist derzeit nicht in London. Und zu unserem Bedauern haben wir gegenwärtig keine Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Das klingt ja fast schon wie ein Kriminalroman. Ich will Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen. Kann ich damit rechnen, dass Sie Mr. Wolf an meinen Brief erinnern? Da können Sie vollkommen beruhigt sein. Aber ich möchte noch etwas Wesentliches hinzufügen. Ja? Nämlich, dass Mr. Wolf gar nicht der Mann sein kann, den Sie meinen. Bislang war ich beinahe vom Gegenteil überzeugt. Nein, nein. Wenn ich es recht verstehe, müsste er ein Landsmann von Ihnen sein. Ja, das wäre am wahrscheinlichsten. In diesem Fall ist das vollkommen ausgeschlossen. Mr. Wolf ist Engländer. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich kann mich dafür verbürgen. Außerdem hat er England niemals für mehr als 2 oder 3 Wochen verlassen und diese verbrachte er meist in Frankreich oder Italien. Weiter ist er nicht gereist, das weiß ich bestimmt. Folglich ist alles ein Missverständnis, obwohl mich das verwundert. Was die Erzählung Abenteuer in der Steppe betrifft, sie ist von der ersten bis zur letzten Zeile frei erfunden. Schließlich und endlich ist das nicht unmöglich. Verzeihen Sie die Störung. Natürlich ist das Abenteuer in der Steppe frei erfunden. Wenn es jedoch wahr wäre, müsste ich Ihnen allerdings sagen, dass Sie sich unverzeihlich leichtfertig verhalten haben. Sie hätten besser zielen sollen. Wie bitte? Das hätte sowohl Mr. Wolf wie auch einigen anderen Personen unnötige Komplikationen erspart. Er lächelte ein sehr gezwungenes Lächeln, das mir absolut unpassend vorkam. Freilich waren Sie viel zu jung. Und die Umstände entschuldigen Ihr unpräzises Zielen. Außerdem ist ja von Mr. Wolfs Seite aus natürlich alles nur ein Ausfluss der Einbildungskraft und deckt sich zufällig mit Ihrer Realität. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn ich Neues erfahre, werde ich es Ihnen mitteilen. Verbindlichsten Dank. Gestatten Sie, dass ich noch etwas hinzufüge. Ich bin bedeutend älter als Sie. Und mir scheint, dass ich ein gewisses Recht dazu habe. Seien Sie versichert, dass eine Bekanntschaft mit Mr. Wolf, falls es dazu käme, Ihnen nichts als Enttäuschung verschaffte und längst nicht so interessant wäre, wie Sie sich das unnützerweise vorstellen. Da sind Sie ja endlich wieder. Wo waren Sie so lange? Ich muss auch mein Brot verdienen. Aber ich weiß, wo ich Sie immer treffen kann. Sie wollten mir beim letzten Mal von der einzigartigen Marina erzählen. Erinnern Sie sich? Wie war sie? Haben wir noch ausreichend Wodka? Sie wollen wissen, wie Marina war? Jung, 17, 18. Das Glück meines Lebens, das war sie. Nicht weit vom Hospital in der Nähe des Dnieper wohnte ich mit ihr in einer kleinen Villa. 2 Häuser weiter ließ sich Wolf nieder, als er aus dem Hospital entlassen wurde. Er war noch zu schwach zum Partisanenkampf. Er kam zu uns rüber, rasierte sich, aß mit uns. Dann setzte er sich an den Flügel und begleitete Marina, die ihre Lieder sang. Dann musste ich ein paar Tage zu Offizierow. Als ich zurückkam, war sie nicht mehr da. Ich ging rüber zu Wolf. Marina öffnete mir die Tür. Ohne Verlegenheit schaute sie mich an und sagte, »Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe Sascha.« In diesem Augenblick sah sie aus wie Carmen. Wosnesenski kippte einen Wodka. Seine Augen schimmerten feucht, wenn er an diese Szene dachte. Ich ging nochmals zu Marina hinüber, um sie zu überzeugen, Wolf sei noch zu schwach. Sie müsse Mitleid haben und ihn in Ruhe lassen. Wissen Sie, was sie mir antwortete? Ja, wenn er anfängt zu hüsteln und zu röcheln, lasse ich ihn. Und? Ist sie bei ihm geblieben? Zuerst schon. Sie begleitete die Schwadron überall hin. Dann brachen schlimme Zeiten an. Wir wurden verfolgt, versteckten uns in den Wäldern. Das war auf der Krim. Dann fanden wir kürzlich verlassene Unterstände im Wald, wo wir erstmals eine ruhige Nacht verbringen konnten. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, war Marina weg. Wir haben nie erfahren, was mit ihr geschehen und wohin sie verschwunden war. Und Sie beide? Was machten Sie ohne Marina? Wolf und ich schlugen uns zu Fuß bis zur Küste durch und verließen Russland im Laderaum eines türkischen Dampfers. In Konstantinopel trennten wir uns und begegneten uns erst 12 Jahre später wieder, hier in Paris, in der Metro, als Wolf aus London für ein paar Tage nach Frankreich gekommen war. Aber Marina hat sie nicht auseinanderbringen können. Marina tauchte auf, versenkte uns und verschwand. Ich schaute ihn an und dachte nach, was für ein unglaubliches Zusammentreffen von Umständen mein Leben mit dem verband, was er erzählte. Dieser Mann, der mir jetzt in einem Pariser Restaurant gegenüber saß, voll freundschaftlicher Gefühle für seinen Gesprächspartner, war vor 15 Jahren mit 2 Kameraden ausgeritten, um Alexander Wolf zu suchen. Und wenn nicht der leichte Wind gegangen wäre, hätte ich sie nicht kommen hören. Sie hätten mich einholen können und dann hätte mich meine Pistole natürlich nicht gerettet. Was ich in jüngster Zeit erfahren hatte, weckte eine Reihe höchst ungeordneter und widersprüchlicher Vorstellungen in mir. Weshalb musste der Verleger mir einreden, Wolf habe England niemals für lange verlassen? Und weshalb bedauerte er, dass ich ihn nicht umgebracht hatte? Wie hatte dieser Sascha Wolf, Freund Wosnesenskis, Abenteurer, Trunkenbold, Frauenverehrer und Verführer Marinas, wie hatte dieser Sascha Wolf überhaupt I'll Come Tomorrow schreiben können? Wie ging das zusammen? Dieser Reiter auf weißem Hengst, der seinem Tod entgegengaloppiert, und Alexander Wolf, der Verfasser dieser Erzählung, der mit feinsten seelischen Übergängen und Nuancen vertraut ist. Mich interessierte das Schicksal Alexander Wolfs auch deswegen, weil ich selbst mein Leben lang unter einer äußerst hartnäckigen Persönlichkeitsspaltung gelitten habe, gegen die ich vergeblich anzukämpfen suchte. Hatte sie sich nicht bereits in meiner Jugend gezeigt? In der gleichermaßen konstanten Vorliebe für so unterschiedliche Dinge wie Baudelaire-Gedichte und eine wütende Schlägerei mit irgendwelchen Halunken? Das traurigste Ergebnis dieser Spaltung war mein Verhältnis zu Frauen. Auch meine Berufswahl kam so zustande. Statt dass ich meine Zeit literarischer Tätigkeit widmete, zu der ich mich hingezogen fühlte, die jedoch gehörigen Aufwand und Einsatz verlangt hätte, gab ich mich mit dem Journalismus zufrieden. Klapperte Termine ab und schrieb dann in einer Bar oder in einem Restaurant meine Artikel. Vielleicht gab es die 2 Gesichter des Alexander Wolf ja gar nicht. Und was mir an ihm widersprüchlich vorkam, das waren nur die unterschiedlichen Elemente der seelischen Harmonie, die den Autor von I'll Come Tomorrow auszeichnete. Doch wenn dem so war, auf welche Weise war ihm dann gelungen, woran ich schon so lange und so beständig scheiterte? Wenn Sascha in diesem Buch über die Zeit von damals schreibt, schreibt er auch über Marina? Nein. Schade. Sie wäre es wert gewesen. Ja. Eines hätte ich noch gerne gewusst. Hat er gesehen, wer damals auf ihn geschossen hat? Seiner Beschreibung nach, sagen Sie, wäre es ein Bürschchen gewesen. Er sah ihn aufrecht stehend neben seinem toten Pferd, wie festgenagelt. Das muss man sich vorstellen. Steht da der Ärmste, allein auf weiter Flur, und auf ihn zu galoppiert ein Bandit mit Gewehr. Auf jeden Fall, wenn ich ihm durch ein Wunder einmal begegnen sollte, würde ich zu ihm sagen, danke, mein Freund, dass du ein wenig daneben geschossen hast. Dank deines Fehlschusses werden wir alle am Leben bleiben. Marina, wie Sascha, wie vielleicht sogar ich. Messen Sie dem eine solche Bedeutung bei? Wie denn nicht? Das Leben vergeht, hinterlässt keine Spur. Millionen Menschen verschwinden und niemand erinnert sich an sie. und einzelne von diesen Millionen bleiben. Was könnte großartiger sein? Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien. Es vergingen noch ein paar Wochen, und in dieser ganzen Zeit kam zu meinen Informationen nichts hinzu, auch nichts zu meinen Vermutungen. Mir kam der Gedanke, das bliebe nun für immer. Wolf könnte sterben, ich könnte ihm nie begegnen, es blieben nur mehr Erinnerungen, die sich eintrüben, und danach würde fast nichts mehr bleiben, außer womöglich dem Buch, das in dieser federnden und präzisen Sprache verfasst war, und dessen Titel mir ebenfalls wie ferne Ironie klingen würde. Deux hommes parlent d'un voix basse, discutant plein d'animation. Pour écouter, je change de place, mais elle a, je n'entends que oui. Non, rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Ich führte meine frühere Lebensweise fort. Nichts daran änderte sich, alles war wie immer. Chaotisch und traurig, und zeitweise konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, als lebte ich schon unendlich lange so und kennte schon längst bis zum Überdruss alles, was ich vor Augen hatte. Diese Stadt, diese Cafés und die Kinematographen, diese Zeitungsredaktionen, ein und dieselben Gespräche über ein und dasselbe und nahezu mit ein und denselben Menschen. Da setzten eines Tages im Februar eines milden und regnerischen Winters, ohne jede Vorbereitung und ohne dass Neues zu erwarten gewesen wäre, Ereignisse ein, die mich letzten Endes sehr weit davontragen sollten. Im Grunde konnte, dass sie einsetzten, keineswegs Zufall genannt werden, zumindest was mich betraf. Ich sollte für meine Zeitung über einen Boxkampf im Sportpalast berichten und schritt auf den Eingang zu. Verzeihen Sie bitte, sind Sie vielleicht Journalist? Zufälligerweise. Es war eine Frau von vielleicht 25 oder 26 Jahren. Gut gekleidet, mit einem ziemlich schönen, unbeweglichen Gesicht und nicht sehr großen grauen Augen. Ich habe keine Eintrittskarte mehr bekommen. Würde mir aber den Boxkampf zu gern ansehen. Würden Sie mich nicht mit hineinnehmen? Ich kann es versuchen. Danke. Was meinen Sie? Wer wird gewinnen? Johnson, sagte ich. Dann kümmerte ich mich um meinen Job. Nach dem Kampf lud ich sie auf einen Kaffee ein. Im Licht des Cafés erst bemerkte ich ihre Besonderheit. Sie hatte einen überraschend großen Mund mit vollen und begierigen Lippen. Als sie zum ersten Mal lächelte und dabei den Mund leicht geöffnet, ihre ebenmäßigen Zähne entblößte. Woher wussten Sie, dass Johnson gewinnen würde? Da huschte mit einem Mal ein Ausdruck von Wärme. Intuition? Und sinnlichem Charme über ihr Gesicht, der noch einen Augenblick vorher als völlig unmöglich erschienen wäre. Verraten Sie mir bitte, aus welchem Land Sie kommen. Mein Mann war Amerikaner, ist unlängst gestorben. Aber Sie haben keinen amerikanischen Akzent. Er ist eher neutral, ausländisch. Naja, ich bin Russin. Was? Sie sind Russin? Ihnen kam nicht der Verdacht, Sie hätten es mit einer Landsmännin zu tun? Ich hingegen wusste, dass Sie Russe sind. Я знала, что вы русские. Woher nehmen Sie das? Aufgrund Ihrer Augen. Weil aus ihrer Manteltasche eine russische Zeitung ragt. So, ich muss jetzt nach Hause. Darf ich Sie fahren? Sie werden bestimmt von Ihren beruflichen Verpflichtungen gerufen, nicht wahr? Ja. Ja, ich muss den Bericht über den Boxkampf abliefern. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Alles Gute. Beim Abschied gab sie mir ihre Adresse und Telefonnummer. Bis 1 Uhr mittags und abends von 7 bis 9 bin ich immer zu Hause. In der nächsten Woche hatte ich viel zu schreiben, um Geld zu verdienen. Ich fühlte mich in diesen Tagen leicht und erregt. Ungefähr wie in meiner frühen Jugendzeit, als mir der Aufbruch zu einer weiten Reise bevorstand, von der ich womöglich nicht zurückkehren würde. Der Gedanke an Jelena Nikolajewna sollte mich nicht verlassen. Schon hatte eine seelische und körperliche Bewegung in mir begonnen, gegen die alle äußeren Gegebenheiten meines Lebens machtlos waren. Als ich sie anrief, freute sie sich und lud mich zu sich zum Diner ein. Nach dem Essen trank ich Kaffee, rauchte. Ich war sprachlos trunken von ihrer Gegenwart. Sie meinen, der Journalismus passt zu Ihnen? Natürlich nicht. Ich befasse mich lieber mit Literatur, aber leider ist das nicht möglich. Sie zögen es vor, lyrische Erzählungen zu schreiben. Warum ausgerechnet lyrische Erzählungen? Mir scheint, es müsste Ihr Genre sein. Und das sagen Sie, nachdem wir beide uns während eines Boxkampfes kennengelernt haben? Vielleicht täusche ich mich. Aber es kommt mir andauernd so vor, als würde ich Sie schon sehr lange kennen, obwohl ich Sie erst zum zweiten Mal im Leben sehe. Es heißt, das sei ein sehr beunruhigendes Zeichen. Ich fürchte mich nicht. Jelena Nikolajewna saß mir gegenüber im Sessel. Die Beine übereinander geschlagen, ich konnte ihr Knie sehen. Und jedes Mal, wenn ich hinschaute, ging der Atem mir schwer. Ich merkte, dass die Situation, was mich betraf, allmählich unschicklich wurde. Schließlich verabschiedete ich mich. Als sie mir die Hand reichte, zog ich sie heftig an mich und tat ihr dabei wohl weh. Hier geht es nicht. Warten Sie. Lassen Sie mich einen Moment. Kommen Sie mit nach nebenan. Nun, jetzt ist es besser. Sie legte sich auf den Divan, die Arme hinterm Kopf gekreuzt auf den Rücken, ohne das mindeste Zeichen von Scham, und schaute mir aus unfassbar ruhigen Augen ins Gesicht. Es kam mir unglaublich vor. Und als sie etwas später in krampfhaftem Zittern erbebte, waren ihre Augen noch genauso ruhig, fast wie die eines Toten. Nur schienen sie mir im allerletzten Augenblick plötzlich sehr fern zu sein. So fern wie auch manche Nuance ihrer Stimme. Sie konnte keineswegs als vorzügliche Liebhaberin bezeichnet werden. Ihre körperlichen Reaktionen waren verzögert und die letzten Augenblicke der Umarmung ließen sie oft einen inneren Schmerz empfinden. Auch unterschied sie sich von anderen Frauen dadurch, dass sie eine äußerste und aufreibende Anspannung aller Kräfte herausforderte, seelischer wie körperlicher, und dass die Nähe zu ihr, so meine verworrene Empfindung, eine unwiderruflich zerstörerische Anstrengung verlangte. Bereits nach dem ersten Erleben ihrer körperlichen Nähe wusste ich, dass ich dies niemals vergessen würde und es vielleicht das Letzte wäre, woran ich mich im Sterben erinnerte. Nach 3 Uhr morgens ging ich. Die Nacht war kalt und sternenklar. Ich schritt durch die verlassenen Straßen und da verspürte ich auf einmal, ebenfalls das erste Mal in meinem ganzen Leben, ein ungewöhnlich durchsichtiges Glücksgefühl. Und mich störte nicht einmal der Gedanke, es könnte eine Täuschung sein. Dieses Gefühl war besonders überraschend, nachdem ich einige Stunden lang diese ruhigen Augen vor mir gesehen hatte, in deren Ausdruck etwas Herabsetzendes für mich lag, weil es mir nicht gelungen war, ihn zu ändern. Mir schien alles so vollkommen unzweifelhaft wie gleichermaßen unwahrscheinlich. Am nächsten Tag speisten wir zu Mittag bei ihr. Sie hatte sich verändert. Aus ihrem Gesicht war die Distanziertheit verschwunden, die ich bislang gekannt hatte. Woran denkst du? Daran, dass wir uns erst so kurz kennen. Und doch, scheint mir, habe ich noch nie jemanden gekannt, der mir näher stünde als du. Ich werde dir nicht immer solche Dinge sagen, also gewöhn dich besser nicht dran. Also, worauf trinken wir? Darauf, dass wir uns an nichts gewöhnen. Na zdorowie. Zdorowie. Berichte mir, wie du bisher gelebt hast. Wen du geliebt hast, erzähl mir, wie es war, wenn du glücklich warst. Vor mir tauchten die unterschiedlichsten Menschen auf, die ich gekannt hatte. Lehrer, Offiziere, Soldaten, Beamte, Kameraden. Und Ganze Länder zogen an meinen Augen vorüber. Vor allem aber erzählte ich vom Krieg, von den Tausenden von Leichen, die ich gesehen hatte. Hast du in Paris studiert? Ja, und das war gar nicht so leicht. Warum? Ich brauchte einen Ersatz für die Geburtsurkunde vom Konsul. Der war ein kleiner, grimmiger Greis mit riesigen grauen Bart. Nichts werde ich Ihnen ausstellen. Woher weiß ich, wer Sie sind? Vielleicht sind Sie ein Berufsverbrecher, vielleicht ein Mörder, vielleicht ein Bandit. Wer kennt Sie in Paris? Niemand. Ich habe ein paar Kameraden, mit denen ich zur Schule ging. Aber Sie sind Menschen wie ich. Niemanden davon kennen Sie persönlich. Und nichts brächte Sie von der Annahme ab, dass jeder von Ihnen auch ein Berufsverbrecher und ein Mörder ist. Und zudem ein Komplize. Darauf der Konsul: Wozu brauchen Sie den Schein? Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Dafür muss man eine höhere Schule besucht haben. Ich habe das Reifezeugnis. Er wird ein wenig gnädiger. Und man muss Französisch können. Doch, je parle français. Zeigen Sie mal Ihr Reifezeugnis. Warum nur mittelmäßige Noten in Algebra und Trigonometrie? Na, na. Ich habe keinen Hang zu den sogenannten exakten Wissenschaften. Dann hat er kapituliert und nur noch gebrummt. Na schön. Ich gebe Ihnen den Schein, aber sehen Sie zu, auf Ihre Verantwortung. Ich darauf? Gut. Wenn ich verhaftet und ins Gefängnis geworfen werde, verspreche ich Ihnen, mich nicht auf Sie zu berufen. Du hast wahrhaft ein Protokollgedächtnis. Ja. Na komm, komm. La vie, imprudente et criarde, aussi, si tu. Die Besonderheit meines Verhältnisses zu Jelena Nikolajewna bestand darin, dass es keinen Augenblick mehr zu geben schien, da ich nicht ständig heftige Gefühle empfand. Worin ihre unwiderstehliche Anziehungskraft bestand, wusste ich nicht. Ich wollte natürlich wissen, wie ihr Leben bisher verlaufen war, was sie liebte, was sie nicht liebte, wie es ihr vor unserer Begegnung ergangen war. Entschuldigung, ich wollte dich überrumpeln. Vielleicht in jemandes Armen. Komm rein, Jelena. Was schreibst du gerade? Hier, lies. Ich stecke gerade fest. Kann ich dir helfen? Ja, natürlich. Aber ich befürchte, es wird dich langweilen, in Büchern zu wühlen und Zitate herauszuschreiben. Sie beharrte so sehr darauf, dass ich einwilligte. Außerdem legte sie Kenntnisse an den Tag, die ich nicht bei ihr vermutet hätte. Besonders beschlagen war sie in englischer Literatur. Woher hast du das? Nichts als Reisen und Liebesaffären, sagst du immer. Wann hast du es geschafft, da noch zu lesen? Wenn dich die Artikel über schurkische Politiker oder über Menschen, die sich gegenseitig ins Gesicht schlagen oder über zerstückelte Frauen nicht daran gehindert haben, warum hätten mich meine Affären hindern sollen? Viele Affären gehen schnell. Ruckzuck und fertig. Sie sah mich mit spöttischen Augen an. Den Kopf vom Buch gehoben, das sie gerade hielt. Nun kam sie fast jeden Tag zu mir und arbeitete mit großer Ernsthaftigkeit und meine Arbeit ging doppelt so schnell voran. Als ich sie einmal umarmte, entzog sie sich. Küssen werden wir uns abends. Jetzt wird gearbeitet. Мы сейчас работаем. Ja. Endlich war ich in keine Tragödie mehr verwickelt. Es gab eine Frau, die mich interessierte, die ich liebte, wie ich nie jemanden geliebt hatte. Alles, woraus bislang mein Leben bestand, erschien mir nun außerordentlich fern und fremd, gerade als dächte ich an etwas längst Vergangenes. Und zu diesen verschwindenden Dingen und schwächer werdenden Erinnerungen gehörte auch die Erinnerung an Alexander Wolf und seine Erzählung Abenteuer in der Steppe. Sein Buch stand nach wie vor bei mir im Regal, doch ich hatte es schon lange nicht mehr aufgeschlagen. Aber ich war mir sicher, dass über einem bestimmten Zeitabschnitt von Jelena Nikolajewnas Dasein ein Schatten lag. Und ich wollte erfahren, wessen Augen ihren unbeweglichen Widerschein in Jelenas Augen gefunden hatten, wessen Kälte so tief in ihren Körper gedrungen war und vor allem, wie und weshalb das geschehen war. Schön, dass du da bist. Du schaust betrübt. Hast du Kummer? Ich denke viel über dich nach. Manchmal tust du mir leid. Ich befürchte, dass es unter deinen Verehrern Männer gab, die man nicht als Gentleman bezeichnen könnte. Und nun hast du dich einmal an Milch verbrannt, pustest du auch auf Wasser. Vielleicht hattest du auch so etwas wie einen seelischen Pneumothorax. Aber welcher Arzt hatte die Grausamkeit, dir das anzutun? Vor 2 Jahren in London lernte ich einen Mann kennen. Ich blieb am Fenster stehen. Mir schien, bei der kleinsten Bewegung würde die Stimmung umschlagen und ich würde nie erfahren, was sie mir sagen wollte. Sie sprach diesmal mit absoluter und ungeschützter Offenheit. Es begann bei einer Abendgesellschaft. Der Hausherr war um die 50, Verleger. Seine Frau war 20 Jahre jünger. Nach dem opulenten Mahl gab es improvisierte Darbietungen. Unter anderem von einem hochgewachsenen Mann, der am Flügel Skriabin spielte, was mich unwillkürlich niederdrückte. Er tanzte wunderbar und war der anregendste Gesprächspartner, dem ich je begegnet bin. Der Mann war der Freund des Gastgebers und der Liebhaber von dessen Frau. Ich sah ihre dunkelblauen Augen, die von meinem Partner die ganze Zeit nicht abließen. Sie war sehr eifersüchtig, verfolgte ihn. Schließlich und endlich nahm sie Gift. Nach einer Woche trafen wir uns in einem Restaurant mit einem ungarischen Zigeunerorchester. Schluchzende Geigenklänge, wie immer schwermütig verführerische, langgezogene Melodien, die plötzlich abbrachen. Danach begann ein rascher Rhythmus, der sich anhörte wie Lautmalerei, als ob Pferde über eine riesige Ebene springten. In Europa gibt es nur ein Land, wo man tatsächlich verstehen kann, was Weite bedeutet. Und das ist Russland. Meinen Sie nicht, dass alles, was geschieht, im Grunde wunderbar ist? Ich habe diesen Satz so oft gehört, dass er für mich seine Überzeugungskraft verloren hat. Aber wenn Sie sich die Mühe machten, die Abfolge der Ereignisse in einem einzelnen Menschenleben nachzuverfolgen, müssten Sie zustimmen, dass dies fast immer wunderbar ist. Sehr oft ist es einfach uninteressant. Und in vielen Fällen ist es unverständlich, weshalb der oder jener Mensch sein Leben so unnütz und sinnlos zugebracht hat. Ich kenne die Biografie eines armen jüdischen Jünglings, der von einer Schneiderkarriere träumte. Er wurde im Krieg verwundet und nach einer langen Leidenszeit verschlug es ihn nach England, wo es ihm gelang, Schneider zu werden. Davon hatte er in feuchtkalten Schützengräben geträumt, unter Gefechtslärm, im Spital, in Gefangenschaft. Nach seinem ersten Auftrag bekam er eine Lungenentzündung und starb 10 Tage später. Sehen Sie doch nur, was für eine außergewöhnliche Abfolge, was für ein bemerkenswertes Ende. Sie meinen, darin manifestiert sich ein höherer Sinn? Erscheint Ihnen das nicht offensichtlich? Es war ein Lauf in den Tod. Er hatte davon geträumt, Schneider zu werden, wie andere von Ruhm und Reichtum träumen. Das Schicksal hat ihn, könnte man sagen, mit Absicht verschont, um ihn dieses Ziel erreichen zu lassen. Und Sie glauben, der Sinn dessen, was existiert, sei letztlich dieser tödliche Fatalismus? Es ist kein Fatalismus, das ist die Richtung des Lebens. Das ist der Sinn jeglicher Bewegung. Vielmehr nicht der Sinn, sondern die Bedeutung. Sie haben der Erörterung dieses Problems offenbar viel Zeit gewidmet. Sicher mussten Sie auch darüber nachdenken, in welchem Maße Ihr eigenes Leben... Vor vielen Jahren bin ich meinem Tod begegnet. Ich sah ihn so klar. Aber Kraft eines ungewöhnlichen Zufalls ließ er mich entkommen. El Marate. Er hat mich verfehlt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Jetzt gehe ich langsam in seine Richtung. Und im Grunde muss ich ihm dafür dankbar sein, dass er in seinem Buch die falsche Seite aufgeschlagen hat. Denn das verschafft mir das Glück, Ihnen in die Augen zu sehen und Ihnen diese halbphilosophischen Gedankensplitter darzulegen. Es kam mir damals vor, als wäre alles gegen mich. Der Abend, die Musik, dieses Gesicht mit den funkelnden Augen. Aber ich hatte noch die Kraft, mich zu widersetzen. Sie reichte allerdings nicht lange. Нет, долго она не хватило. Елена Николаевна hatte sich mit ihm einmal pro Woche getroffen. Er sprach über Pferderennen, Filme, Bücher. Sie empfand ihn als überragenden Kopf. Und doch hatte sie gewusst, über allem lag eine Schicht kalter und ruhiger Verzweiflung. Jede Liebe ist der Versuch, sein Schicksal aufzuhalten. Es ist die naive Illusion einer kurzen Unsterblichkeit. Dennoch ist es wohl das Beste, was uns zu erfahren gegeben ist. Aber selbst darin lässt sich natürlich die langsame Arbeit des Todes erblicken. Vouloir nous brûler et pouvoir nous détruire. Wollen versenkt und können zerstört. Das finden Sie im Chagrinleder von Balzac. Das gibt Ihnen dann die Lebenskraft. Woran andere glauben, existiert nicht für Sie. Auch die besten, die schönsten Dinge verlieren ihren Reiz, sobald Sie sie berühren. Was ist geschehen, dass Sie in einen derart hoffnungslosen Zustand geraten konnten? Nur weil ich meinem Tod entkommen bin. Als Jelena Nikolajewna seine Geliebte geworden war, kam es ihr vor wie die Erinnerung an etwas vor langer Zeit Geschehenes. Und ein wenig später hatte sie begriffen, wie dieser Mann zu existieren imstande war und was ihn auf der langwierigen Reise in den Tod aufrechterhalten hatte. Er war morphiumsüchtig. Er hatte versucht, auch Jelena an das Morphium zu gewöhnen, und das war im Grunde das Einzige, was ihm nicht gelungen war. Bei allem anderen spürte ich, dass ich nachgeben und letzten Endes zugrunde gehen würde. Was ich zeitlebens als wichtig und wesentlich angesehen hatte, verlor unaufhaltsam und so schien es unwiederbringlich seinen Wert. Was ich geliebt hatte, liebte ich kaum mehr. Mir war, als ob alles dahinwelkte und als ob lediglich ab und an eine tödliche Ekstase übrig geblieben sei und danach Leere. Wenn sich das noch fortsetzte, spürte ich, würde es im Nichts enden oder mit dem Fall in einen kalten Abgrund. Die Versuche, ihn zu ändern, führten zu nichts. Die Wärme in mir wurde schwächer und schwand dahin. In deinem Leben ist alles irgendwie so fürchterlich, dass es mir völlig den Mut nimmt. Du sagst, du liebst mich. Ja. Kannst du dir vorstellen, ich könnte ein Kind haben? Nein. Ich könnte deine Frau werden. Zugleich ist völlig klar, das ist absurd. Ist unmöglich, das eine wie das andere. Warum? Du meinst, du seist zum Tode verurteilt. Aber wir sind alle zum Tode verurteilt. Anders. Warum? Weil das alle nur theoretisch begreifen. Ich aber weiß, was das ist. Ich kann weder so denken noch so leben wie alle, weil ich weiß, dass ich erwartet werde. Das ist eine Form des Wahnsinns. Du verstehst jedenfalls, dass es so nicht weitergehen kann. Ich kann so nicht leben. Jedes andere Leben würde dir jetzt uninteressant vorkommen, bar jeder Anziehungskraft. Du wirst nie wieder so sein, wie du früher warst. Ich würde es übrigens auch nicht zulassen. Eines Morgens nach dem Erwachen hatte sie noch die Kraft, ihre Sachen zu packen und zum Bahnhof zu fahren. Und erst jetzt, zum ersten Mal, nach all den Monaten und Jahren, denke ich, vielleicht ist es nicht unumkehrbar. Was? Diese Vergiftung. Этот яд во мне. Er weiß natürlich nicht, wo du dich befindest. Nein, er weiß es nicht. Ich habe immer gewusst, dass ich irgendwann einmal jemandem von meinem Leben erzählen werde, weil er mich danach fragen wird. Und weil ich in diesem Moment ihn lieben werde. Siehst du, wie lange ich schon von dir weiß? Und später wirst du jemandem von mir erzählen und wirst sagen, er schrieb Nachrufe und Sportberichte und Artikel über eine zerstückelte Frau. Was noch, Lenatschka? Auch noch, dass du mehr begriffen hast, als du zu sagen verstandest. Monsieur Wosnesensky, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich aufrichtig, Sie zu sehen, lieber Freund. Darf ich bekannt machen? Sascha Wolf in eigener Person. Alexander Andrejewitsch, gerade aus London eingetroffen. Guten Abend. Guten Abend. Bitte noch eine Karaffine, meine Hübsche. Lassen Sie uns nicht darben, Kindchen. Er sah noch gut aus, war wohl um die 40. Unzweifelhaft sah ich jenes seit langem so schrecklich bekannte Gesicht vor mir, das mich in der Erinnerung so viele Jahre verfolgt hatte. Er hatte eine sehr weiße Haut und unbewegliche graue Augen. Ich habe ihm berichtet von Ihnen. Denn, Sascha, Wäre er nicht gewesen, hätte ich nie erfahren, was du in dem Buch geschrieben hast. Setzen Sie sich lieber fort. Ja. Trinken wir ein Gläschen. Wir sind ja Gott sei Dank Christenmenschen. Nastarovje. Nastarovje. Ja. Sascha, ich habe keinen besseren Freund als dich. Schließlich haben wir dich, Hundesohn, eigentlich tot vom Boden aufgehoben. Der Doktor peppelte dich lange im Krankenhaus hoch. Stimmt doch, oder? Und wenn es stimmt, um wessen Willen hat den Marina mich verlassen? Na? Das war ein Mädchen, Sascha. Hast du jene bessere gekannt? Habe ich. Du lügst. Das kann nicht sein, Sascha. Ich habe keine gekannt. Wolf sah ihn an, ohne zu lächeln. Dann lenkte er den Blick auf mich. Monsieur Wolf, mich interessiert Ihre Erzählung The Adventure in the Steppe aus mehreren Gründen, die ich Ihnen, wenn Sie gestatten, in passenderer Umgebung darlegen möchte. Überhaupt würde ich mit Ihnen gerne über einige aus meiner Sicht wichtige Dinge reden. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Wenn Sie wollen, treffen wir uns übermorgen. Auch hier, gegen 5. Ja. Wladimir Petrovich hat mir von seinem Gespräch mit Ihnen erzählt. In Wolfs Gesicht war etwas, das es von anderen Gesichtern, die ich kannte, unterschied. Es war ein schwer zu bestimmender Ausdruck, so etwas wie tote Bedeutsamkeit. Für jemanden, der ein so aufmerksames Buch geschrieben hatte, war es merkwürdig, dass dieser Mensch mit diesen erstarrten Augen so viel sehen konnte. Beneath me lay my corpse with the arrow in the temple. Unter mir lag mein Leichnam, den Pfeil in der Schläfe. Plötzlich fiel mir das Motto zu das Abenteuer in der Steppe wieder ein. Ja, das war das Wichtigste an ihm. Er glich tatsächlich einem Phantom. Wieso hatte ich das nicht von Anfang an begriffen? Für einige Augenblicke wurde mir plötzlich kalt. Vor mir türmten sich ein ungeheures Gemisch von Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen auf. Nastarovje. Dann erblickte ich das schwarze Korn der Pistole, schwankend wie im Schlaf, vor meinem rechten Auge. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Mir war allmählich, als hätte ich Schüttelfrost. Schließlich stand ich auf und ging. Wolf wurde für mich zur Verkörperung all dessen, was es in meinem Leben an Totem und Traurigem gab. Ich fühlte mich fast wie ein Mörder, der erschüttert ist über das soeben verübte Verbrechen angesichts der Leiche seines Opfers. Und obschon ich kein Mörder und Wolf keine Leiche war, konnte ich die Vorstellung nicht loswerden, worin besteht eigentlich meine Schuld vor ihm? Ich hatte ihn nie töten wollen. Ich hatte ihn einen Moment vor meinem Schuss erst erblickt. Warum enthielt der Gedanke an ihn solch ein unauslöschliches Bedauern, solch eine unüberwindliche Traurigkeit? Mir wurde klar, aus welchem Grund ich mir einer nicht existierenden Schuld bewusst war. Es war die Idee des Tötens, die mit gebieterischer Begierde meine Fantasie so oft in Beschlag gehalten hatte. Der Gedanke an Wolf war die stärkste Erinnerung an diese Eigentümlichkeit, an diese rein theoretische, verbrecherische Einzelheit in der Biografie meiner Seele. Die Abfolge der Ereignisse in jedem Menschenleben ist wunderbar. Was hat überhaupt das Interesse an meiner Person bei Ihnen ausgelöst? Wie Sie sich erinnern, beginnt Ihre Erzählung mit der Erwähnung des weißen Hengstes von apokalyptischer Schönheit, auf dem der Held seinem Tod entgegenreitet. Nach den Ereignissen, die dann beschrieben werden, fragte sich der Mann, was aus dem Mann wurde, der auf ihm gesessen hatte und der auf demselben Pferd den Ritt in den Tod fortsetzte, während er, der Herr, mit einer Kugel, die oberhalb seines Herzens stecken geblieben war, im Sterben lag, quer über dem Weg. Nicht wahr? Ja, und? Ich kann Ihnen diese Frage beantworten. Sie können diese Frage beantworten? Ich erinnere mich so gut, als wäre es gestern gewesen. Ich war es, der auf sie schoss. Was? Alexander Wolf stand plötzlich vom Stuhl auf und blieb einen Moment stehen, wie wenn er etwas tun wollte. Da erblickte ich seine Augen, noch ebenso geweitet und ebenso unbeweglich. Und darin tauchte etwas in der Tat Schreckliches auf und verschwand wieder. Also, Sie sind das? Leider, ja. All die Jahre hat mich die Erinnerung daran nie verlassen. Ich habe sehr teuer bezahlt für meinen Schuss. In allen Gefühlen, die ich je hatte, auch den allerbesten, blieb stets ein finsterer und leerer Raum. Und darin befand sich unwandelbar ein und dasselbe tödliche Bedauern, dass ich sie getötet hatte. Und ich denke, Sie werden verstehen, wie froh ich war, als ich Ihre Erzählung las und erfuhr, dass Sie am Leben geblieben waren. Das ist derart unerwartet. Ich hätte sie mir so anders vorgestellt. Und ich hätte mich so an den Gedanken gewöhnt, dass Sie längst nicht mehr am Leben sind. Wir fuhren nach Montmartre. Durchwanderten unzählige Bars und Kabarets. Sascha Wolfs Trunkenheit war von gutmütig erotischer Art. Er trank auf das Wohl aller seiner Gesprächspartnerinnen und war, so schien es, vollkommen glücklich. Im Morgengrauen gingen wir zu Fuß nach Hause zurück. Das persönliche Geschick ist unwichtig. Wir tragen immer unseren Tod mit uns. Also das heißt, den Abbruch, meist einen jähen, des gewohnten Rhythmus. Tod und Glück sind Begriffe ein und derselben Kategorie. Ich gewann in dieser Nacht den Eindruck, ihm sei im Grunde alles auf der Welt gleichgültig. Er sprach über alles, wie wenn es ihn persönlich nicht beträfe. Seine Philosophie zeichnete sich durch das Fehlen von Illusionen aus. Ja, ja, doch wenn es nicht zu diesem gewaltsamen Abbruch des Rhythmus kommt, kann es auch anders sein. Ein langsames Fortgehen, ein allmähliches Erkalten und ein fast unmerkliches, fast schmerzfreies Gleiten dorthin, wo das Wort Rhythmus wohl keine Bedeutung mehr hat. Jedem Menschen eignet natürlich sein persönlicher Tod. Mag auch seine Vorstellung davon falsch sein. Ich zum Beispiel bin mir sicher, dass ich so sterben werde. Gewaltsam und jäh. Fast so wie damals, bei unserer ersten Bekanntschaft. Ich bin fest davon überzeugt. Mag das unter den friedlichen und gedeihlichen Bedingungen meines jetzigen Lebens auch wenig wahrscheinlich sein. Am nächsten Mittag trafen wir uns zum Essen, wieder in dem russischen Restaurant. Ich erzählte ihm von meinem Besuch bei seinem Londoner Verleger. Und ich konnte ihm nicht verschweigen, wie mich die letzten Worte dieses Mannes bestürzt hatten. Er sagte, ich hätte besser zielen sollen. Das hätte sowohl Ihnen wie auch einigen anderen Personen unnötige Komplikationen erspart. Ich muss gestehen, dass er eine gewisse Berechtigung hatte, so zu reden. Er glaubte, an einer sehr tragischen Geschichte, die er erlebt hatte, sei ich schuld. Ich kann Sie leider nicht in Einzelheiten einweihen. Ja. Sein Urteil über mich ist im Großen und Ganzen falsch. Aber ich verstehe ihn. Ich zweifelte die Beschreibung Ihres Freundes und Retters Wosnesenski nicht an. Doch wie konnte dieser Sascha Wolf, der Partisan und Abenteurer I'll Come Tomorrow, schreiben? Sascha Wolf hätte überhaupt nie etwas geschrieben. Aber es gibt ihn schon lange nicht mehr. Dieses Buch hat ein anderer Mensch geschrieben. Ich finde, man sollte an das Schicksal glauben. Und in diesem Fall sollte man mit ebenso klassischer Naivität der Ansicht sein, dass Sie sein Werkzeug gewesen sind. Dann passt alles. Der Zufall, der Schuss, Ihre 16 Jahre, Ihr jugendliches Augenmaß und diese Hand, die nicht gezittert hat. Hatten Sie damals keine Angst? Ich glaube nicht. Ich war todmüde und kämpfte gegen den Schlaf. Außerdem fürchtete ich den Tod überhaupt nicht. Vielmehr ist mir das Leben nie als besonderer Wert erschienen. Dabei ist es das einzig Wertvolle, das zu kennen uns gegeben ist. Ich begriff das, als ich sterbend auf dem Weg lag. Später aber konnte ich dieses Gefühl nie mehr rekonstruieren. Und weil ich es nicht rekonstruieren konnte, verwandelte ich mich in den Verfasser dieses Buches. Immer. Mein Leben lang habe ich darauf gewartet, dass plötzlich etwas gänzlich Unvorhergesehenes geschehe, eine unglaubliche Erschütterung. Und ich würde von Neuem erblicken, was ich früher so geliebt hatte, diese warme und sinnliche Welt, die ich dann verlor. Weshalb ich sie verlor, weiß ich nicht. Doch geschehen ist es damals. Als ich sie traf. Ich dachte, sie wären längst umgekommen. Ich war der einzige Mensch, der sie davonreiten sah. Wenn ich damals hätte sprechen können, hätte ich ihnen nachgerufen, sie sollten innehalten. Er warte auf sie, wie er auf mich gewartet hatte. Und ein zweites Mal werde er nicht daneben schießen. Wenn sie wüssten, wie oft ich an sie gedacht habe. Auch ich habe oft daran gedacht. Ich hätte viel dafür gegeben, wenn mich nicht all die Jahre ihr Phantom verfolgt hätte. Wie fiktiv alles ist. Sie waren überzeugt, dass sie mich getötet hatten. Ich war mir sicher, dass sie letztlich durch meine Schuld umgekommen waren. Und wir hatten beide nicht recht. Wer bringt uns diese Zeit zurück? Und wer wird ihr oder mein Schicksal wenden? Und wie, bitteschön, kann man danach noch an irgendwelche Illusionen glauben? Wenn wir zu keiner Illusion fähig sind, sei sie noch so unbedeutend, so bleibt uns lediglich, was Sie Abbruch des Rhythmus nennen. Da wir noch existieren, ist vielleicht nicht alles verloren. Lieber Freund, wissen Sie, weshalb ich nach Paris gekommen bin? Als er seine Augen zu mir hob, stand darin erneut jener fast schreckliche Ausdruck, den er hatte, als ich ihm sagte, dass ich auf ihn geschossen hatte. Von meinem Aufenthalt hier hängt die Lösung eines komplizierten psychologischen Problems ab, das von doppeltem Interesse ist. Von persönlichem, das ist vor allem wichtig, und von abstraktem, das ist auch nicht ohne Bedeutung. Entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit. In welchem Maße hängt die Lösung von Ihnen persönlich ab? Ganz und gar. Dann ist es kein Problem. Eine Gewissensentscheidung, wenn Sie so wollen. Doch gibt es keine größere Versuchung, als die Ereignisse zu zwingen, dass sie nach ihrem Willen ablaufen, ohne dass sie dabei vor irgendetwas Halt machen. Und wenn sich das als unmöglich erweist? Dann bleibt nur, die Ursache zu vernichten, die diese Ereignisse veranlasst hat. Es war ein warmer Maitag. Ich kehrte nach Hause zurück. Ich schloss die Augen und vor mir erschienen Bilder der letzten Tage, völlig ungeordnet. Natürlich muss man die außerordentlichen Umstände berücksichtigen und ihr damaliges Alter. Der Londoner Verleger. Der Wald und der Weg, auf dem der Soldat lag, Alexander Wolf mit seiner ausdruckslosen Stimme und seinen so schrecklichen Augen, als er »lieber Freund« zu mir sagte. Letztendlich war er es, der damals in Russland mir nachgesprengt war, auf seinem weißen Hengst. Und eigentlich hätte ich das Opfer sein sollen, nicht er. Ja, natürlich, der englische Schriftsteller. Verfasser jenes Buches, das Phantom des Alexander Wolf, dieser Reiter auf dem apokalyptischen weißen Pferd, der Mann, der damals nach meinem Schuss auf dem Weg lag, dieser Mann war ein Mörder. Er war zu klug und zu zivilisiert, um das zu wollen. Aber es war undenkbar, dass er diese unpersönliche Anziehungskraft des Tötens nicht kannte. Eben deshalb war meine Einbildungskraft all die Jahre so hartnäckig zu ihm zurückgekehrt. Die Erinnerung an ihn war stets mit der Vorstellung des Tötens verbunden. Den Tod bringen oder ihm entgegengehen, töten oder getötet werden. Auf keine andere Weise ließ sich die blinde Bewegung aufhalten, die Alexander Wolf verkörperte. Denn zu allen Zeiten hatten die Menschen auf Töten mit Töten reagiert. Ob das nun ein Krieg war oder ein Geschworenengericht, eine Kollision von Gefühlen oder von Interessen, Rache oder Gerechtigkeit, Angriff oder Verteidigung. Alles ist ohnmächtig vor diesem kurzen Machtmoment des Tötens. Mir gehört diese Macht. Ich kann auch ihr Opfer werden. Und wenn ich ihre Anziehungskraft empfunden habe, wird mir alles, was sich außerhalb dieser Vorstellung befindet, als phantomhaft, unwesentlich und unbedeutend erscheinen. Von dem Moment an, da ich das weiß, wird die Welt für mich eine andere. Ich kann nicht mehr leben wie alle übrigen, die weder über die Macht verfügen noch über die Einsicht, weder ein Bewusstsein haben von der ungewöhnlichen Zerbrechlichkeit aller Dinge, noch von der eiskalten und ständigen Nachbarschaft des Todes. Wo steckst du? Ich habe Sehnsucht nach dir. Was machst du gerade? Beim ersten Laut ihrer Stimme hatte ich alles, worüber ich gerade nachdachte, so augenblicklich und vollständig vergessen, als hätte es nie existiert. Sofort ging ich zu ihr. Ich war berauscht von ihrer Gegenwart und das stand wahrscheinlich in meinen Augen. Ich hab dich vermisst, Lenotschka. Wie ungeduldig du bist, wie begierig. Musst du mich unbedingt so halten, dass du mir die Rippen eindrückst? Wenn ich einmal 60 bin, Lenotschka, werde ich über die Eitelkeit alles Irdischen und die Unzuverlässigkeit der Gefühle nachdenken. Ich denke sogar jetzt manchmal darüber nach. Wahrscheinlich dann, wenn die Umstände nicht gegeben sind, unter denen dein Hang zum Lyrischen hervorbricht. Eine Woche später hatte ich einen Eilauftrag, bei dem mir Jelena wie gewöhnlich half. Nach wenigen Tagen, als sie am Morgen zu mir kam und mich weckte, verblüffte mich der Ausdruck von Unruhe, der in ihren Augen aufblitzte. Was hast du? Nichts. Es ist vielleicht dumm, aber ich möchte dir eine Frage stellen. Ja? Liebst du mich? Es scheint mir so. Ich wollte das klären. Wie alt bist du? Doch wirklich, das zu wissen ist wichtig. Fühlst du dich unwohl? Ich bin müde. Morgen komme ich übrigens erst um 4 Uhr nachmittags zu dir. Schön. Es wird dir gut tun, dich auszuruhen. Ich fiel sofort in tiefen Schlaf, wachte aber sehr bald wieder auf. Ich konnte nicht begreifen, was mit mir los war. Ich empfand eine Art grundloser Unruhe. So etwas war mir seit vielen Jahren nicht mehr passiert. Ich stand auf, trank eine Tasse Kaffee, nahm ein Bad und begann mich zu rasieren. Aus dem Spiegel schaute mich mein Gesicht an. Obgleich ich es Zeit meines Lebens jeden Morgen sah, konnte ich mich immer noch nicht an seine ausgeprägte Hässlichkeit gewöhnen, wie ich mich auch nicht an den fremden und ungezähmten Blick meiner eigenen Augen gewöhnen konnte. Jetzt, nach der schlaflosen Nacht, war dieses unangenehme Gefühl noch stärker geworden. In diese schreckliche Stimmung hinein schrillte das Telefon. Eine alte Bekannte aus dem Milieu gab mir einen heißen Tipp für einen hervorragenden Artikel, wie sie sagte, über die bevorstehende Verhaftung des krausköpfigen Pierrot. Ja? An meiner Stelle würde sie eine Pistole mitnehmen, für alle Fälle. Ah. Ja, also gut. Ich nahm meine Pistole, prüfte, ob sie geladen war. Ich fuhr mit der Polizei zu Pierrots Haus. Pierrot kannte ich aus einer Kneipe, ein ungewöhnlicher Mann von scharfem Verstand, der mir leid tat, obwohl er ein Bandit und Einbrecher war und einige Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Die Polizei ging ohne Mitleid gegen ihn vor. Einer klingelte an der Haustür, dann fiel ein Schuss. Ein Polizist am Gartenzaun sackte zu Boden, Pierrot sprang auf die Straße. In diesem Augenblick prasselten unzählige Schüsse von allen Seiten auf ihn. Pierrot lag in einer riesigen Blutlache. In einem Café schrieb ich den Artikel von Pierrots Tod und natürlich von seinem Leben, so wie er es mir über Monate hinweg erzählt hatte. Mir war sehr elend. Die Niedergeschlagenheit, die ich schon nachts während meiner Schlaflosigkeit empfunden hatte, verstärkte sich dermaßen, dass ich fast nicht wahrnahm, was um mich herum vorging. Ohne an etwas anderes zu denken als an das bedrückende Gefühl, lief ich wie ein Betrunkener durch die Straßen und versuchte vergebens, mich dieser unerträglichen Schwermut zu entziehen, so wie einer Art Gefühlsnebel, den ich einfach nicht abschütteln konnte. Ich beschloss nicht, auf Lenotschka zu Hause zu warten, sondern gleich zu ihr zu fahren. Doch nicht einmal, als ich bei ihr die Treppe hochstieg, wollte diese dumpfe und lastende Schwermut von mir weichen. Endlich stand ich vor ihrer Tür und sperrte sie beunruhigt auf. Niemals, hörst du, niemals! Packst deine Sachen und kommst mit mir mit! Nein, ich stelle dir das vor! Es ist unsere einzige Möglichkeit, sonst sterben wir beide! Ich rannte wie im Traum durch den Flur. Ich wusste in diesem Augenblick nicht, dass ich längst die Pistole in der Hand hielt. Mach das nicht! Mach das nicht, du bist verrückt! Von der Türschwelle erblickte ich Jelena Nikolajewna, die am Fenster stand und ihr halb zugewandt die Silhouette eines Mannes, der ebenso wie ich eine Pistole hielt. Ohne den Arm zu heben, fast ohne zu zielen, schoss ich auf ihn zweimal hintereinander. Er drehte sich um sich selbst, dann reckte er sich und sackte schwer zu Boden. Ein paar Augenblicke stand ich unbeweglich. Vor meinen Augen war alles trübe und schwankte. Jedoch bemerkte ich Blut auf Lenotschkas weißem Kleid. Sie war an der linken Schulter verwundet. Der Mann lag nun, den Körper der Länge nach ausgestreckt, die Arme zur Seite geworfen. Sein Kopf lag beinahe zu ihren Füßen. Ich trat einen Schritt vor, beugte mich über ihn und plötzlich war mir, als ob die Zeit sich verdichtete und verflüchtigte, als ob sie in dieser blitzschnellen Bewegung viele Jahre meines Lebens davontrüge. Vom großen Teppich, der den Boden dieses Zimmers bedeckte, schauten auf mich die toten Augen des Alexander Wolf. Das Phantom des Alexander Wolf von Gaitor Gasdanov. Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Es spielten Erzähler Sebastian Blomberg, Alexander Wolf, Wolfgang Michael, Jelena Nikolajewna, Valerie Czeplanova, Wladimir Pietrowitsch Woznesienski, Helmut Kraus, Verleger Gerd Warmeling. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Daniel Dickmeis, Ton Holger König, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Oliver Sturm. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2013.